Meine Kollegin hat sich die Rolle gekauft und die selber abgeschrieben, den kleinen Roman. Und jetzt ist es wieder total, ne? Ist es schon durch?